Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D., Staffel 3, Episode 18, The Singularity. Das große Event dieser Episode, die sogenannte Singularity, war jetzt halt, dass Fitz und Gemma halt jetzt endlich mal zusammen geschlafen haben. Aber dieses endlich mal ist eigentlich gerade blöd gesetzt, weil es gibt ja keine Regel, dass das irgendwie überhaupt so passieren muss oder so. Aber das war das Thema, dass sie halt ihre Beziehung mal auf diese Ebene bringen wollten. Und ich war gespannt, wie sie das angehen werden, weil, also das habe ich auch schon öfters gehört, Leute haben gesagt, ja, sie wirken ja wie Geschwister. Ich bin da jetzt nicht so stark, also ich finde sie romantische, sexuelle Partner, finde ich, geht das schon. Aber ich fand es einfach süß, wie sie dann halt so dort im einen Gespräch eigentlich ihres Fazit war, dass man halt nicht zu viel nachdenken soll, sondern einfach dann machen. Einfach, dass das gut ist. Und ich so, Leute, das ist es genau. Also, dass Fitz so nervös war, habe ich total verstanden, weil eben wegen der Freundschaft und so, dass eben dieser Punkt, the point of no return, das ist eine Angst, die viele Leute, glaube ich, in so Beziehung haben, die so aus langen Freundschaften entstehen. Und dass man dann eben genau diesem Akt so eine riesen Bedeutung dann aufspricht, macht es ja genau schwieriger. Mhm. Und da sagt ja der Gemma so, ja, das ist a bit scary, oder aber einerseits auch sehr schön, aber klar, eben, es ist dann auch blöd, wenn man es dann so krass darstellt. Und das Wichtigste ist einfach, dass es für beide passt und dass es beide wollen. Mhm. Und dass man eben, ja, also ich fand das eigentlich dann noch schön gelöst, dass einfach so just do, sozusagen einfach das, was für sie jetzt gut ist. Weil ja, aber einerseits, klar, I don't know, ist immer so, Sexualität und Beziehungen, immer so, dass das das Höchste ist und alles andere geht nicht, finde ich noch. Vielleicht kann man es so sehen, also ich wollte noch kurz was dazu sagen, dass aus einer langen Freundschaft jetzt auch eine Liebesbeziehung oder halt eben auch eine sexuelle Beziehung wird. Fand ich jetzt über den Verlauf dieser 3 Staffeln sehr schön nachzuempfinden. Ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, sie sind doch wie Geschwister, weil wir haben sie am Anfang als 2 Personen, die sehr nah miteinander funktionieren können, die sich sehr aneinander gewöhnt sind, zwischen denen nicht wirklich eine Spannung besteht, sondern wenn, dann strömen sie miteinander eine Spannung nach außen aus. Ja. Sie sind sehr harmonisch und auch wenn Geschwister sich streiten, ist das immer noch, finde ich, teilweise nicht so spannungsgeladen, sondern mehr, es gehört auch dazu, auch zu diesem auch zu dieser Einheit, die Geschwister teilweise darstellen können. Ich meine, viele Geschwister haben sich auch nicht so viel zu sagen. Und dann würde ich aber sagen, dass man pflegt ja zu Geschwistern eine sehr tiefe Verbundenheit und ich liebe dich wie ein Bruder, ich liebe dich wie eine Schwester. Das zeigt schon eine sehr tiefe Liebe. Mhm. Und auch beste Freunde und Freundinnen haben sich sehr gern und ich glaube, dass du auch bis zu einem gewissen Grad eben diese sehr engen Beziehungen bewahren kannst oder willst. Und andere eben gar nicht zulässt, damit diese Beziehung halt geschützt bleibt. Und das würde ich sagen, ist halt da. Und ich fand aber sehr nachvollziehbar, wie sie jetzt so Stückchen für Stückchen, dann sie irgendwann gesagt haben, wir lassen andere Ebenen jetzt doch auch noch zu. Mhm. Und fand deswegen, dass wir eine sehr graduellen Übergang von dieser anfänglichen Beziehung hatten über andere, wo sie plötzlich gemerkt haben, was ist eigentlich, wenn wir nicht zusammen sind? Wer sind wir dann? Also am Anfang haben wir Fitzsimmons, die sehr zusammengehören und dann müssen sie plötzlich schauen, wer bin ich eigentlich, wenn ich alleine bin? Mhm. Was viele wiederum sagen, eigentlich sehr wichtig ist für Paare, für Liebespaare, überhaupt für Beziehungen, dass du auch weißt, wer du selbst bist. Dann hatten wir sie in dieser Phase, wo ja Simmons auch, also Gemma, undercover war und diese, dieser Bruch zwischen ihnen war, mhm, und dann sich quasi wieder neu kennenlernen, als wie, was bedeutet eigentlich unsere Freundschaft, wenn diese Harmonie nicht gegeben ist? Ist da trotzdem eine Grundverbindung da? Oder funktionieren wir nur als zwei Puzzleteile, die so gut aufeinander passen? Oder können wir auch als Einzelpersonen miteinander funktionieren? Und jetzt hat sich so Schritt für Schritt herausgestellt, dass das durchaus geht. Und dass, ja, dass sie irgendwie diese Liebesbeziehung jetzt doch sich entwickelt hat. Und dann würde ich sagen, um Sex wird immer eine große Sache gemacht, aber vielleicht kann man es ein bisschen verteidigen. Der Körper als, also quasi die Haut, der Körper als weiterer Beziehungsaspekt, wenn der jetzt noch ins Spiel kommt, verändert sich diese Beziehung auf jeden Fall nochmals. Mhm. Wenn man es vielleicht ein bisschen so ansieht, also bisher dieses Professionelle, der Humor stimmt, auch die Freundschaft war da und jetzt kommt halt nochmals wie eine körperliche Ebene mit hinein. Da muss man vielleicht gar nicht so sehr sagen, es wird jetzt sexy, sondern nein, es ist tatsächlich so, dass halt der Körper jetzt noch viel stärker mit ins Spiel kommt und nochmals ganz dann diese Beziehung auch nochmals anders wahrgenommen und empfunden wird. Das, mhm, so, also ich denke, so kulturanthropologisch könnte man das schon herleiten. Und ich meine, gewisse Leute gibt es, für die ist körperliche Wahrnehmung nicht so wichtig. Und dann muss man auch akzeptieren, deren Beziehungen sind genauso wertvoll. Mhm. Aber es ist quasi nicht, haben wir jetzt diese Stufe erreicht? Also nicht von wegen, jetzt sind wir den Schritt gegangen und haben auch noch Sex miteinander, sondern mehr in dieser Art, in dieser Beziehung, die wir haben, haben wir jetzt wie noch eine andere Form des in Beziehung Tretens mit dabei. Also wenn wir uns vorstellen, davor wären sie einfach, hätten sie nicht zusammengearbeitet, dann wäre quasi wie das Zusammenarbeiten wäre auch eine weitere Beziehungsebene. Und so ist, mhm, jetzt halt auch der körperliche, sexuelle Kontakt einfach auch eine weitere Dimension und nicht, die nicht zwingend jetzt hierarchisch betrachtet werden muss. Ja, genau. Und ich glaube, ja, theoretisch könnte man eine ganze Serie, also jetzt nicht im klassischen Sinn, aber im solche Körperebenen, es gibt ja dann schon auch ihre Challenges oder Problematiken oder auch positive Aspekte natürlich, aber das wird ja dann in so normalen Serien nie selten, ja, so tief besprochen. Ich meine, ist ja auch die Frage, man kann zum Beispiel sonst es super miteinander haben, aber dann zum Beispiel sexuell kann man dann doch nicht kompatibel sein, ja, dass es vielleicht dort wie Sachen gibt, die nicht zusammenpassen. Geh mal davon aus, dass das hier jetzt nicht ein Thema, ja, wird. Glaube ich auch nicht. Und gleichzeitig gibt es beste Freundinnen, die nicht zusammenarbeiten können, weil sie auf der, ja, Ebene nicht, stimmt, funktionieren. Oder nicht zusammenleben, auch ein, genau, Punkt, ja, nicht zusammenleben können und so. Und ich muss auch kurz sagen, also es war auf der Mary Sue ein Kommentar, der auch gesagt hat, dass er oder sie es sehr schön fand, dass man Fitz und Simmons jetzt so lang kennengelernt hat als einzelne Figuren, ja, und dass man jetzt auch dieses Paar sie als Paar quasi auch so nachvollziehen kann oder so. Es schön ist, dass man nicht, ach ja, die kommen eh zusammen und man kennt sie nur als diese Einheit, mhm, wobei, mhm, eben, ich finde es immer ein bisschen schlimm, wenn Paare quasi als Einheit, mhm, auftreten oder wahrgenommen werden. Und dass wir aber diese einzelnen Figuren haben und tatsächlich ihre Wege kennen, ihren Weg kennen und ihre Entwicklung und diese Charaktere und genau, und das dadurch auch mehr nachvollziehen können, was die beiden aneinander finden. Mhm. Ja. Und sie kennen sich ja schon, als sie Teenager bei der SHIELD-Schule waren, also da ist ja nicht so viel Geschichte, die wir gar nicht mitbekommen haben, aber wir spüren trotzdem diese Verbindung ja dann, die da schon aufgebaut ist. Mhm. Und ich meine, ein anderer Aspekt, apropos Sexualität jetzt, also wirklich, dass es ja schon zum Sex gehört, dass man sich fallen lassen kann oder dass es, mhm, auch um einen gewissen Kontrollverlust geht. Also vielleicht auch diese Ebene von dieser Beziehung. Und das wurde hier ja auch nochmal angesprochen, von wegen, ja, wir wissen jetzt nicht, was das wieder mit unserer Beziehung macht. Ja, genau, wir können es nicht wissen. Ne? Genau. Aber ich meine, das eigentlich macht das Gemma und Fitz's Beziehung ja auch schon von Anfang an aus, als Gemma gesagt hat, so, mein lieber Fitz, wir gehen ins Feld. Und das hat sie plötzlich in Situationen gebracht, mit denen sie ja vorher auch nicht gerechnet hatten. Und als Fitz ihr, also quasi sich, quasi, ja nicht quasi, er opfert sich ja da, also ein bisschen gegen ihren Willen, ich weiß nicht mehr, aber da, wo er also quasi sie sagt, du nimmst jetzt das Luftbeatmungsding, das verändert diese Beziehung ja auch. Ja. Sehr grundlegend. Also wir machen immer wieder Dinge in unseren Beziehungen, die halt einfach, ja, wo wir nicht wissen, was dann damit mit uns passiert. Mhm. Und eigentlich finde ich es auch was ganz Schönes, dass die beiden jetzt, die ich finde, sehr loyal waren, durchgehend immer zu Shield und also zu den und auf einer sehr hohen und gleichbleibenden Niveau gute Arbeit geleistet haben für Shield, jetzt sich dieses Moment des Kontrollabgabe oder nicht Abgabe, sondern wirklich so dieses wir lassen uns jetzt fallen, wir machen jetzt etwas Lustbetontes, wir sind jetzt einfach mal kurz einfach füreinander hier und nicht im größeren Dienst der ja. Sache. Ja, sie haben ja dort den Moment auch genutzt, um mal die Comms da auszuschalten. Ja, genau. Und Mac einfach so, ja okay, er kann sich bei Bobby und Hunter war es einmal auch so. Aber dass sie da wie mitten in der Mission sich zeigt, genommen. Also ich habe dann Leute gesehen, die haben gesagt, das ist doch voll unprofessionell und so. Naja, jetzt innerhalb von einer fiktionalen Serie finde ich das jetzt dann, ja, das kann ich jetzt nicht kritisieren. Wann sind diese Figuren schon mal nicht am Arbeiten? Ja, also, stimmt auch wieder. Und dort hat sie jetzt gepasst und sie haben sie ja dann wieder eingeschaltet. Ja. Ging ja gut. Ja. Okay. Und ich muss einfach sagen, ich bin auch, das habe ich schon letzte Folge gesagt, ich finde inzwischen diese Schauspieler und Schauspielerinnen immer besser. Also, ich finde die richtig gut. Ich schaue denen sehr gerne zu. Sie sind wirklich eigentlich ein paar von den sympathischsten, ja. Aber ja, sie sind ja viele sympathisch. Genau. Okay. Dann wolltest du über Coulson und May reden, gell? Auch ein interessantes Zweiergespann da. Ja, besonders weil ja May dann gern auch Klartext redet, was Coulson auch braucht. Weil sie spricht ihn ja da an, weil von wegen, dass wie er Daisy behandelt und wie er Lincoln behandelt, also so als Beispiel. Mhm. Weil Lincoln drückt da ja diesen sozusagen Murder West, wie es dann Lincoln nennt, auf und May gibt aber den Auslöser. Von wegen, er selber würde dann aber doch nicht den Knopf drücken, es muss jemand anders machen. Und dann May spricht dann auch, also ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber die Idee ist halt schon wegen Daisy, ob sie dann den Befehl bekommt, sozusagen die Waffe zu benutzen. Und dann hört sich halt so an, dass Coulson hat so, nein, bei Daisy natürlich nicht, aber Lincoln hat dafür diese Explosionsweste an. Und das ist eben diese, hat dieses ganze Zeug, dass dann einfach bestimmte Charakter hat innerhalb von einer Serie diese Priorität bekommen. Und das alles dann nur um sie dreht. Man muss sie beschützen, man muss sie retten, man muss für sie extra Alien-Substanz klauen, um sie von einer tödlichen Schusswunde zu retten. Aber andere Figuren, die halt gleich verletzt werden, die sterben dann einfach. Und das hier wird jetzt wie direkt gesagt, ja Coulson, ja, sie ist halt für mich wie eine Tochter, die ich noch nie hatte. Und dass er da dann wohl wie nicht mehr professionell damit umgehen kann und dann eben eigentlich voll auf absurde Weise. Für Daisy macht man alles und eben versucht zu wirklich dann es zu verhindern, ihr auf irgendwie fatale Weise vorzugehen, auch wenn sie halt eben leider gehirngewaschen agiert. Aber Lincoln, den kann man eben eine Murder West andrücken. Also dafür habe ich auch gesagt, so Leute, ja, es ist sehr offensichtlich und diese Heuchlerei, die einerseits halt durch die Serienkonstruktion halt da ist, natürlich die Charakter, die man kennt, denen man folgt, die sind sozusagen die wichtigeren, denen da gehen sie extra die extra Meile, um sie zu retten und so weiter, während irgendwie so Shield-Agent Nummer 3, wenn der angeschossen ist, ist dann halt keine große Sache. Es ist beim Wohnwagen wissen wir auch nicht, wer es da überlebt hat und wer nicht. Wo die Explosion passiert, genau. Ja, genau. Ja, eben, es ist halt durch das, dass es eine fiktive Konstruktion ist, kann man halt nicht für jeden Charakter gleich viel Aufwand aufnehmen. Deshalb habe ich es auch wie so, dass die Schreiber wie selber merken, dass sie da für Daisy immer so extra extra Würste machen, aber andere Charakter halt sozusagen wortwörtlich einfach so mal geopfert werden können oder so, hat das hier halt wie direkt angesprochen. Der Coulson hat für Daisy halt diesen extra Platz, weil er in ihr halt sozusagen seine Tochter sieht. Und May ist dann halt total, für sie ist es halt schwierig, wenn sie dann eben den Auftrag bekommt, eben Leute umzubringen, aber dann bei dieser Person, die dann auch eine Gefahr ist, muss sie sich dann zurückhalten, weil der hat dort, weil sie hätte dann wegen Lash, wegen Andrew, sagt er, ja, Daisy ist ja nicht Andrew, und hat ihr sozusagen wie vorgeworfen, ah, du hast ja Andrew gerade angeschossen und so Zeug. Und dann ist wie so, also eben, ich fand es total verständlich, dass May da dann sauer auf Coulson war, weil er ist einfach nicht so halbpatzig. Eben für die eine da ist es okay, wenn sie die Drecksarbeit noch dabei übernimmt, und dann bei Daisy kann er aber dann keine klare Befehle abgeben. Und ja, also irgendwie, man merkt halt, wie bestimmte Charakter haben sie einen Spezialstatus, und innerhalb von dieser Serie ist das jetzt wie so auf eine Art kommentiert worden. Und mich nervt das irgendwie, wenn ich immer sehe, ja, natürlich, jetzt rennen sie da für diese Charakter extra rum und holen eben da die krasseste Aliensubstanz, die ja theoretisch jedem auf dieser Erde vielleicht auf irgendeine Art das Leben retten kann, aber sie holen es jetzt halt nur für diese eine Person. Und das, ja, ist halt einfach die Konstruktion dieser Welt, wird da für mich immer offensichtlich, weil sie ist halt, dass dann diese Figuren nur innerhalb von ihrem Team sozusagen leben, und Leute außerhalb von dieser Welt sind da nicht unbedingt das Thema. Wo ich finde, man da dann auch immer aufpassen muss, ist, dass nicht irgendwann diese Teams oder die Serien quasi die Probleme, die sie haben, eigentlich immer ständig nur selbst produzieren. Ah, ja. Aber ich habe heute während der Folge ganz kurz dran gedacht. Und dann dachte ich, nein, Anne-Sophie, du musst ehrlicherweise sagen, also mein Hydra ist jetzt zwar anscheinend puff weg, aber Hydra hat ja schon, war quasi der Aggressor, also die haben ja Dinge nachverfolgt. Aber ich irgendwann in dieser Folge habe ich gedacht, also eigentlich S.H.I.E.L.D., gerade sind sie gerade wieder nur die eigenen Leute am Retten, wegen etwas, was sie selbst auf diese Welt geholt haben, wegen etwas, also wegen, weil sie selbst Simmons aus Versehen dahingeschickt haben, und dann wurde mir aber wieder, wir haben ja Hydra, die sind ja quasi, die haben ja vieles von dem provoziert oder dafür gesorgt, dass es passiert. Aber das finde ich immer gefährlich, wenn ich an den Punkt komme, wo ich gar nicht mehr einsehe, um was, also eben, wo das so zum Selbstläufer wird, oder ich denke, ihr produziert gerade eure eigenen Probleme. Das kommt mir manchmal unter, finde ich, so in Filmen oder in Reihen, wo ich denke, also wenn ihr einfach nicht so eine Riesensache die ganze draus machen würdet, dann wäre vielleicht auch weniger Probleme da. Aber wie gesagt, wir haben ja Hydra gehabt, die eigentlich immer halt, wo S.H.I.E.L.D. gegen sie gekämpft hat. Ja. Das ist ja auch eine Art der Spekulation, die jetzt stattfindet, quasi was ist, wenn die Newman-Storyline fertig ist, ob sie dann, und Hydra, also wobei Hydra ist ja bekannt dafür, dass immer neue Köpfe auftauchen. Stimmt, aber ja. Jederzeit kann da wiederkommen, ja. Genau, und dann haben manche gesagt, ja, es fände schön, wenn sie dann wieder mehr so auch so zu wöchentlichen oder kleineren Strukturen zurückgehen würden, weil es ja genug Fälle gäbe, mit denen sich S.H.I.E.L.D. auseinandersetzen könnten, halt ein bisschen auf kleinerer Ebene, also nicht direkt weltbedrohend, sondern halt eben irgendwelche Alien-Artefakte oder sonst was. Ja, am Anfang, ja, okay. Genau, das war eine Sache, die Leute gesagt haben. Aber du glaubst ja, dass Hydra jetzt wirklich weg ist, wegen den Filmen. Also jetzt mal für den Moment, eben, du hast schon recht, theoretisch kann jederzeit irgendwo jemand auftauchen und wieder Hydra ist doch einer von den letzten Anführer, bla bla bla, eben das, dieses Konzept, das können sie sicher nochmals drauf zurückkommen. Aber meine Theorie ist halt, weil diese Folge ist jetzt in der Woche, bevor in Amerika Civil War rauskommt, ist jetzt im TV ausgestrahlt worden. Und ich fand es halt, mir ist sofort aufgefallen, okay, jetzt haben sie einfach mitten in der Folge, kommt die Meldung, ach ja, wir besiegen hier da noch schnell alle letzten Stützpunkte von Hydra, und dann ist das sozusagen erledigt. Hydra ist gone, Hydra ist am Boden. Und ich dann einfach so, kann das sein, weil das im Civil War, damit sie dort nicht noch erklären müssen, Ah ja, neben Zuweilenheit war immer noch unterwegs, aber irgendwie ein Agents-Team hat das jetzt besiegen sollen. Weil das Problem ist, bei Age of Ultron war am Anfang des Filmes, ging es darum, dass sie sozusagen wie die letzte Hydra-Station besiegt haben. So wird es dort dargestellt. Und bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist es dann anders, das sehen wir dann ja. Aber weil viele Leute halt nur die Filme schauen, wäre es komisch, wenn sie wie im Film... Weil es wird auch schnell erwähnt, irgendwie Tony sagt, ja, er hat seine Rüstungen in Iron Man 3 ja eigentlich zerstört, aber weil sie da noch die letzte Hydra-Station besiegen mussten, hat er dann doch wieder eine Rüstung sich gebaut. Und jetzt ist Hydra nicht mehr ein Thema. Also der Bösewicht in Civil War hat nicht mit Hydra zu tun. Und dann haben sie das jetzt einfach wie aufräumen müssen. So, genau. Okay, scheiße, das ist kein, die wollen nicht, dass man da Verwirrung stiftet. Ja. Besiegen wir schnell. Aber theoretisch können sie es ja in jedem Moment wieder hervorbringen. Ja. Also, das dachte ich halt, weil das ja immer quasi der Witz an Hydra ist. Genau. Und umgekehrt finde ich es inhaltlich zwar unbefriedigend als Serienfan, dass jetzt Hydra einfach so, so nebenher antiklimatisch zugrunde ging. Aber von der Geschichte her, vom Inhalt muss man sagen, ja, häufig ist halt, also gerade in deren Job, kaum hast du eine Sache gelöst, ist schon das nächste große Problem da, und es ist nicht immer so, dass Erfolge, wenn sie dann mal da sind, besonders, also ja, das passiert halt, dass das nicht jeder Menschen Erfolg ruft Fanfaren hervor, sondern dass sie das thematisieren, ja, Coulson sagt selber, das sieht man's. Aber das ist auch einerseits wie so von den Schreiber, von den Drehbuchautoren ist wohl wie, okay, wir haben jetzt hier Hive und der hat Hydra ja eigentlich nur benutzt, damit er zurückkommen kann, aber ihn Überraschung. Selber, ja, genau, er selber ist ja nicht jetzt der unbedingt Hydra als Organisation irgendwie schätzt oder so. Und da haben sie jetzt wohl einfach, Herr Leute, jetzt müssen wir fokussieren, wir brauchen jetzt nicht nebenzu da noch weitere Hydra-Sachen. Wenn Malik tot ist, können wir den Rest auch gerade noch zur Seite schieben. Ja, vor allem hatten wir auch sonst, wir hatten sonst auch keine Hydra- Figuren mehr, die uns bekannt sind, weil wie hieß der? Es sind viele Hydra-Figuren, die mal prominenter waren, halt auch schon tot. Das ist einfach so, ja. Also. Und die noch so da sind, sind Inhumans, die jetzt auch für Hive arbeiten. Genau. Der mit den telekinetischen Kräften zum Beispiel. Die sind jetzt einfach zu Hive gewechselt. Ist halt weg. Apropos Coulson, also was ich sehr angenehm finde oder cool inhaltlich ist, eigentlich jetzt schon länger diese Staffel, ist, dass May und Coulson, man den Eindruck hat, dass die im ständigen Austausch miteinander stehen. Also, dass da das Gespräch läuft, dass weder sie noch er sich irgendwie abschotten. Ja. Und das finde ich schon mal, wir hatten es ja ein paar Mal von den Hierarchien in S.H.I.E.L.D. Und den Strukturen. Und ich finde es schon mal gut, dass er als Direktor wenigstens mit ihr so einen regen Austausch hat. Und ich generell finde eben, dass die Figuren auch den Eindruck haben, dass sie nicht immer ständig im Dunkeln gelassen werden. Ja, das ist richtig. Ja, also auch Mac hatte früher damit ja mehr Probleme und so, und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ist er recht, ist er eigentlich einverstanden, so grundsätzlich, wie so die Offenheit funktioniert. Vielleicht müssen wir jetzt zu den neuen kleinen Leuten von S.H.I.E.L.D. gehen. Also, weil am Anfang war ja die Idee, dass Agents of S.H.I.E.L.D. quasi die Everyman of S.H.I.E.L.D. darstellt. Ja, genau. Und jetzt haben wir ja quasi wieder die einige namenlose S.H.I.E.L.D.-Leute, mit denen man das jetzt quasi auch schon wieder machen könnte. Und die mal fragen, und wie arbeitet sich so was? Ja, weil jetzt haben wir die Elite, der Director, Daisy ist da Inhuman, Spezialistin. Sie sind da wie an der Spitze, genau. Aber es ist natürlich auch. Eigentlich müsste es voll eine pragmatische Serie wie The Office. Weißt du, kennst du diese Comedy, wo so normale Büroarbeiter, wo es um die geht, um ihren Alltag, der halt auch langweilig ist und nervig und so, das in dem Stil. Ich glaube, da gibt es sogar irgendwie eine YouTube-Parodie in dem Stil. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, habe ich irgendwie mal gesehen. Weil Agents of S.H.I.E.L.D., die Serie ist jetzt halt wirklich dann doch eher wieder im krassesten. Weltbedrohende Events und weltverändernde Sachen und Daisy, die sie da rekrutieren, ist dann tatsächlich ein Inhuman und ihre Mutter ist da mega wichtig, bla bla bla. Ist natürlich, dass es dann doch nicht wie normale Individuen sind. Ja. Und Coulson war ja eigentlich in den Filmen auch zuerst immer als 0815 genau. Agents of als Shield Agent gedacht und jetzt ist er der Director und hatte mal Alienblut und wurde wiederbelebt, bla bla bla. Das ist eigentlich krass, wenn man bedenkt, wie der angefangen hat. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem Charakter, ist jetzt eigentlich draus geworden. Ja. Ja. Ich habe ja noch Hive als Bösewicht einen spannenden Abschnitt gelesen in der The Mary Sue Recap von, ich glaube, sie heißt Dee. Moment, ich sag's euch gleich. Ja, sie nennt sich einfach Dee auf The Mary Sue. Wenn ihr nach Singularity sucht, dann oder findet ihr ihren Rückblick. Oder Agents of S.H.I.E.L.D. Tag. Ja, also ich genau. Ja, Agents sieht man of S.H.I.E.L.D. Tag. Neueste Eintrag ist dann der Recap. Und sie macht aber auch ein bisschen Analyse und das fand ich ganz interessant, weil wir haben ja wir reden ja immer wieder über Bösewicht und was eigentlich deren Absichten sind und ob wir die nachvollziehbar finden. Und was ich spannend finde, ist, dass sie einen Vergleich herstellt zwischen Hive und Kilgrave aus Jessica Jones, der Netflix-Serie. Ja. Und zwar, dass er ja auch quasi den individuellen den Willen manipulieren kann, zumindest von Inhumans. Und was ich jetzt einen wirklich spannenden Punkt fand, war, dass aber Kilgrave ja ein sehr menschlicher, also ich paraphrasiere gerade die ganze Zeit die, dass Kilgrave ein sehr menschliches Monster darstellt, weil er eigentlich aus sehr persönlichen Gründen handelt, was ich ja super fand an ihm als Bösewicht, dass er quasi einfach so aus seiner persönlichen Befindlichkeit heraus seine Kräfte nutzt und einsetzt. Und dass du aber bei Hive der hätte eine gewisse eben außerirdische Qualität, also eine außerirdische Eigenschaft, dass er irgendwie halt nicht so einfache Motivationen hat, die sich nur auf ihn beziehen, sondern eben so ein bisschen dieses Gemeinschaftsding hat, dass er möchte eigentlich sich mit allen verbinden. Und Hive selbst hat ja auch mehrere Gewissen oder mehrere Bewusstseinseinheiten von all diesen Menschen, die er schon übernommen hat. Oder es. Also ich weiß nicht, warum wir nicht immer von ihm reden, sondern vielleicht ja auch geschlechtslos. Oder vielgeschlechtlich quasi. Ja. Und dass es weniger darauf aus ist, halt so simple, egoistische Bedürfnisse zu stehen und mehr so einen neuen Seinszustand herzustellen. Mhm. Genau, und dass ja auch Krieg und Schmerz sollen weggeschafft, also sollen ausgelöscht werden und alle sollen nur noch ein gemeinsames Ziel verfolgen. Wobei ist das jetzt fast schon wieder antisozialistisch oder so, irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise. Das wäre daneben, aber ist ja gleich. Das ist halt eine amerikanische Serie. Genau, und dass er halt nicht machthungrig sei, sondern eher eben diesen kollektiven Zustand herstellen will. Da dachte ich dann so, ja, finde ich sehr spannendes, finde ich spannende Betrachtungsweise. Ich glaube auch, dass er eben nicht so diese ganz persönlichen Sachen hat. Allerdings machthungrig, also er will ja eigentlich, das wollte ich dich ja fragen, so wie ich es bis jetzt betrachte, ist es im Endeffekt in Kontrolle über alle anderen Inhumans. Also es ist nicht so, dass es sich mit allen anderen verbindet und quasi wie dann sie alle ein Wesen sind, aus dem heraus irgendwie Entscheidungen entstehen, sondern bis jetzt ist immer noch Hive das den anderen sagt, was sie machen, oder? Ja, so habe ich es auch verstanden. Also sie erklären es dann so, dass es dann wie eine Droge wirkt und dass sie dann wie... Genau, und dann würde ich sagen, ist da auf jeden Fall Machthunger mit im Spiel, oder? Ja. Also es kann ja Macht über andere auslösen. Also da bin ich noch nicht so sicher, ob das dann nicht im Endeffekt wieder drin ist. Also ich bin, also es wird, er wird ja am Anfang, wo er sozusagen erschaffen wurde, war er gedacht als der Anführer der Inhumans. Also dass er dann wie so als Grundbedürfnis da wohl mit durch diese Kraft, diese, ja, ich muss die Inhumans alle unter meinen Einfluss kriegen, also eben dann halt immer auf eine böse Art, dass das halt natürlich mit ihm einfach so verbunden ist, ja. Also, Also ich habe das eigentlich gerade so verstanden, ja. Also Daisy hat ja dort dann wie ihre eigenen Bedürfnisse, wo sie da Fitz warnt, er und die ganze Gruppe soll sie nicht weiter aufsuchen, weil es ihnen sonst Schlimmes passiert. Und ich habe Leute gelesen, die halt geschrieben haben, dass da wohl doch Daisy selber hervorkam, dass sie halt eben, sie will ja Fitz eigentlich nicht wehtun, aber halt der Befehl, dass sie das machen muss, was Hive ihr wie aufgetragen hat, also diese Idee, sein Ziel ist dann doch wie noch wichtiger, aber sie versucht wenigstens Fitz zu warnen. Und dass man, wenn sie total komplett nichts mehr von ihr da wäre, dann hätte sie ja Fitz einfach umgebracht. Und dass das noch wie ein Teil von ihr war. Ja, genau. Das haben auch viele auf die Mary Sue geschrieben, dass sie quasi schon noch immer sich selbst sind. Und dass das auch ein spannender Punkt sein wird, wie weit sind sie noch sich selbst und handeln sie wirklich auch nach eigenen Wünschen. Oder eben, dass sie gesagt haben, Hive holt bis zu einem gewissen Grade sie schon da ab, wo sie gewisse Bedürfnisse haben. Stimmt, dieser Wunsch nach Familie, dass dieser Platz, den Daisy sucht, wie gefühlt wird, diese Leere in ihr. Aber kurzzeitig hat er gehofft, dass Shield ihr da hilft. Und jetzt hat sie aber auch hier wie wortwörtlich infiziert und dann wirkt wie eine Droge. Also das hat wie ausgewechselt wurde gegen ihren Willen. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass vielleicht quasi der große Showdown wird dann sein, was ist echte Familie quasi. Yeah. Und dann sich zwischen dieser gedruckten mit Drogen hergestellten Gemeinschaft, die eine Gleichschaltung bedeutet, oder halt eine Shield-Familie, die auf Gegenseitigkeit und Diskussion und so beruht. Was man ja zurzeit wirklich für Shield sagen kann, das haben wir gerade eben gesagt, also Shield ist quasi auch nicht mehr in dem Sinn gleichgeschaltet oder dass einfach alle sich nach allem richten müssen. Also Coulson sagt schon manchmal immer noch so, ihr tut, was ich sage, ich bin Direktor, aber es kommt auch sehr viel häufiger vor, dass die Leute mit ihm streiten oder sagen, nein, machen wir nicht oder so. Genau. Ja. Ich glaube, aber der Punkt, die Parallele zu Kilgrave ist sicher hier, aber eben sie können dann noch wie diese, ihre eigenen Bedürfnisse gehen nicht total unter. Aber dass sie nicht völlig, dass er es, und dadurch aber auch quasi wie eine Langfristigkeit da ist. Weil das, was Kilgrave macht, um es über lange Zeit auf mehrere Leute zu übertragen. Also das, was Hive macht, ist quasi fast cleverer, weil er mit dem arbeitet, was da ist auch. Und er ihnen ein Glücksgefühl verschafft. Mhm. Und also wenn Kilgrave das gekonnt hätte, das wäre natürlich sehr clever gewesen, dass quasi die Leute, die das getan haben bei Kilgrave, haben sich ja nicht schlecht gefühlt. Doch eben. Also die Leute haben das ja nicht gerne gemacht, was er ihnen sie gezwungen hat. Sie haben es bewusst mitbekommen, aber sie müssen einfach wortwörtlich das machen, was er halt ihnen sagt. Das ist ja bei ihm eben dieser Clou. Und Hive macht es quasi wie viel geschickter, indem dass er dieses Glückshormon hervorruft oder ausschütten lässt. Und dann quasi und eben mit dem arbeitet, was zum Teil schon Bedürfnisse sind. Ja. Und Ja, aber auch hier wissen wir jetzt gerade wieder nicht, was das große Ziel ist. Mhm. Also ja. Ein Hotel also, mit Inhumans zu füllen. Oder eine Stadt oder keine Ahnung, was er dort gemacht hat. Ja, das ist komisch. Also ob er quasi alle Inhumans sammeln will und dann die ganze Menschheit auslöschen oder ob er wirklich glaubt, auch für die Menschen quasi, also Gemma gegenüber sagte ja so, ich will euch nur beschützen. Mhm. Ja, also sie quasi einfach unterwerfen dann. Mhm. Naja, aber das wird ja vielleicht noch rauskommen. Ja, sehen wir noch. Was wir hier wieder für Bösewicht-Motivationen haben. Genau, und ja, manchmal so Riesenbösewichte, diese Motivationen sind eigentlich dann, wenn man genau darüber nachdenkt, nicht immer so schlüssig. Sehen wir dann. Gut. Ja, ich habe nichts mehr. Ich das auch nicht. Das sind meine Punkte gewesen. Und dann wollten wir nur sagen, dass wir die nächsten zwei Folgen, also jetzt vom 3. und vom 10. Mai, erst dann ab dem 10. Mai besprechen. Also wir machen eine Pause und das Finale, die beiden Folgen am 17. besprechen wir dann in der Woche auch direkt danach. Ja, das passt gut. Ja, das heißt, wir machen jetzt zwei Folgen im Doppelpack. Gut, dann war's das. Ja. Zu Agents of S.H.I.E.L.D. Singularity. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Wir wünschen euch viel Spaß beim Serie schauen. Ja. Tschüss. Tschüss.